In Raskolnikows Erinnerung an diesen Augenblick trug sich der Zwischenfall folgendermaßen zu. Das Geräusch hinter der Tür verstärkte sich schnell und die Tür wurde ein wenig geöffnet. »Was soll das?« rief Porfiri Petrowitsch ärgerlich. »Ich habe doch angeordnet!« Einen kurzen Augenblick erfolgte keine Antwort, jedoch merkte man, dass hinter der Tür einige Leute jemanden zurückzuhalten suchten. »Was ist denn los?« wiederholte Porfiri Petrowitsch aufgebracht. »Man hat einen Arrestanten gebracht, den Nikolai!« antwortete eine Stimme. »Ist nicht nötig, fort mit ihm! Soll warten!« »Weshalb hat man ihn hergebracht? Was ist das für eine Unordnung?« rief Porfiri Petrowitsch zur Tür stürzend. »Aber er«, begann dieselbe Stimme und brach plötzlich ab. Etwa 2 Sekunden, nicht länger, dauerte ein regelrechter Kampf, jemand wurde mit aller Kraft zurückgestoßen und darauf trat ein sehr bleicher Mann durch die Tür in das Arbeitszimmer von Porfiri Petrowitsch herein. Dieser Mensch sah sehr sonderbar aus. Er blickte vor sich hin, ohne überhaupt jemanden wahrzunehmen. In seinen Augen glänzte Entschlossenheit, doch gleichzeitig bedeckte Totenblässe sein Gesicht, als hätte man ihn auf den Richtplatz geführt. Seine vollkommen blutleeren Lippen zuckten leicht. Er war gekleidet wie ein Mann aus dem Volk, war noch sehr jung, von mittlerem Wuchs, hager, mit rund um den Schädel geschnittenem Haar und feinen, trockenen Gesichtszügen. Der von ihm unerwartet zurückgestoßene, ein Gefängniswärter, stürzte als erster ihm nach ins Zimmer und packte ihn an den Schultern. Nikolai aber riss seinen Arm zurück und machte sich abermals von ihm los. In der Tür drängten sich ein paar Neugierige. Manche von ihnen wollten eintreten. Alles das geschah fast nur in einem einzigen Augenblick. »Fort! Es ist noch zu früh! Warte, bis du gerufen wirst!« »Warum hat man ihn jetzt schon hergebracht?« fauchte ärgerlich Porfiri Petrowitsch, ganz wie aus dem Konzept gebracht. Da warf sich Nikolai auf die Knie nieder. »Was hast du?« rief Porfiri verwundert. »Ich bin schuldig. Es war meine Sünde. Ich bin der Mörder«, sagte plötzlich Nikolai ein wenig atemlos, aber mit ziemlich lauter Stimme. Ein Schweigen trat ein, als wären alle erstarrt.